Es ist 11 Uhr. Radio Emscher Lippe. Die Nachrichten. Mit Johanna Schmidt. Guten Tag. Gastronomie hat große Umsatzeinbußen. CDU-Parteitag soll verschoben werden und das Wetter trocken und bis 14 Grad. Bundeskanzlerin Merkel warnt vor sehr, sehr schwierigen Monaten in der Corona-Pandemie. Die Bild-Zeitung berichtet, Merkel habe in einer Schaltkonferenz mit den CDU-Fraktionschefs der Länder gesagt, so könne es nicht weitergehen. Schwierige Monate hinter sich hat schon die Gastronomie in Deutschland. Zwischen März und August nahmen Restaurants, Cafés, Caterer und Bars rund 40% weniger Geld ein als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Manja Borchert berichtet. Am stärksten war der Umsatzverlust logischerweise im Lockdown-Monat April, -68%. Aber selbst im August hat die Gastronomie immer noch gut 22% weniger Umsatz gemacht. Am stärksten betroffen waren Kneipen und Bars. Die Restaurants und Imbisslokale stehen dank Außerhausverkauf und Lieferservice etwas besser da. Eine Pleitewelle registriert das Statistische Bundesamt noch nicht in der Gastronomie. Allerdings ist aktuell auch die Insolvenzantragpflicht ausgesetzt. Die Umsatzeinbrüche haben aber zu einem kräftigen Jobabbau geführt. Die Beschäftigung in der Gastronomie lag von März bis August knapp 18% unter dem Vorjahresniveau. Politiker reagieren bestürzt und mit Trauer auf den Tod von Bundestagsvizepräsident Oppermann. Der SPD-Politiker war gestern Abend kurz vor einer TV-Live-Schalte zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Der SPD-Vorsitzende Walter Borjans twitterte, Oppermanns Tod sei ein Schock für alle. Kanzlerin Merkel würdigte den 66-Jährigen als fairen sozialdemokratischen Partner und hat seiner Familie ihr Beileid ausgesprochen. Unionsfraktionschef Brinkhaus twitterte, er sei fassungslos und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihn als einen besonderen Menschen und Demokraten gewürdigt. Der CDU-Parteitag soll von Anfang Dezember auf den Frühling verschoben werden. Das hat CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen. Auch das Parteipräsidium, also die engste Führungsspitze um Kramp-Karrenbauer, ist dafür. Auf dem Parteitag soll unter anderem über den Vorstand der CDU entschieden werden. Tanja Wagner hat mehr dazu. Die CDU-Chefin macht Nägel mit Köpfen. Sie will den Präsenzparteitag gern auf das Frühjahr verschieben. Im Rahmen der Auftaktklausur zu Jahresbeginn soll der Vorstand dann entscheiden, ob und wann genau im Frühjahr gewählt werden kann. Persönlich vor Ort oder eben doch per Briefwahl. So jedenfalls war es aus den Beratungen der Parteispitze zu hören. Friedrich Merz durfte mit dem Prozedere wenig einverstanden sein. Er will die Führungsfrage gern noch in diesem Jahr klären. Die CDU-Chefin scheint aber eher mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet konform zu gehen. Der ist auch dafür, den für Dezember geplanten Parteitag aufs kommende Jahr zu verschieben. Viele Studierende glauben, dass sie wegen der Corona-Pandemie schlechtere Berufschancen haben. Das zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens EY. Demnach gehen 40% von verschlechterten Berufsbedingungen aus. Gut ein Viertel der Studierenden habe seine Pläne deshalb schon geändert und wolle jetzt länger studieren, die Branche wechseln oder sich doch lieber nicht selbstständig machen, heißt es. Und das waren die Nachrichten mit Johanna Schmidt. Das Wetter. Das war Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Hallo. Schönen guten Tag. Es ist meistens trocken heute. Die Wolken lockern hier und da schon mal ein bisschen auf, lassen kurz die Sonne durch. Einen böigen Wind haben wir dazu und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Morgen wird es auch nicht wärmer. Es bleibt windig und es geht auch mit vielen Wolken weiter, die aber nur vereinzelt für Schauer sorgen. NRW Verkehr. Mit einer Meldung. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Büttgen und Neuss-Reuschenberg. 2 Kilometer, ihr braucht 3 Minuten länger. Euch allen eine gute Fahrt. Radio Emscher Lippe am Vormittag. Wir müssen über Kastanien reden. Wir haben mittlerweile so viele zu Hause, natürlich nur die nicht essbaren, also mit denen letztendlich nichts anfangen kannst, nur basteln, ne? So, ich weiß auch nicht, Kastanien haben eine besondere Anziehungskraft auf Zweijährige, zumindest ist es bei meinem so. Ich kann also eine Armee aus Kastanienmännchen basteln und dann habe ich immer noch genug. Ich könnte dann doch das Schloss Neuschwanstein mit Kastanien nachbauen. Maßstab 1:1. Ja, ziehe ich ein, setze ich mir eine Kastanienkrone auf und nenne mich Kevin Zimmer der Erste von Kastanien oder so.

Ach, das finde ich sehr schön, dass DJ alle Farben nicht nur beim Kochen ist, sondern dann zwischendurch noch ein bisschen Musik macht. Fading hier bei uns im besten Mix. Ich glaube, die 80er Jahre nicht miterlebt haben, die haben einfach was verpasst. Sorry. Ich muss es euch einfach so sagen. Es ist hart, aber es ist so. Gut, auch ich war sehr, sehr klein, aber ich habe die 80er miterlebt zumindest. Und wie alles in den 80ern, es kommt immer und immer wieder zurück. Zuletzt in der Musik. Es hat angefangen mit The Weeknd, Blinding Lights. So, und machen wir uns nichts vor, sie probieren alle gerade so ein bisschen 80er-Sound in ihre Musik zu quetschen. David Guetta hat ja auch voll Spaß dran. Ich meine, der hat die 80er ja voll miterlebt. Zusammen mit Sia hat er ja auch so einen 80er-Sound in Let's Love. Yes, completely. It's super 80s, but with the sound of today. Ja, voll. Super 80er. Aber kombiniert mit einem Sound von heute. Ich bin ein Kind der 80er und damals, da gab es so Sachen wie Umweltverschmutzung noch nicht. Nein. Oder wir wussten eben noch nicht, wie schlimm es war. Und diese Leichtigkeit, diese Feel-Good-Stimmung, die soll die Musik rüberbringen. You know, and is that just simple feel-good kind of music? Und es gab vor allen Dingen dieses blöde Corona nicht, ne? David Guetta ist Fan der 80er und David Guetta würde uns hören, wenn er wüsste, dass wir am Samstag nur 80er spielen. Ich glaube, ich rufe ihn mal an. Aber wir spielen die Originale. Und das Beste ist, ihr könnt uns helfen, eure 80er-Lieblingssongs zusammenzustellen. Einfach her mit euren Lieblingssongs aus den 80ern. Schreibt sie uns. Das geht am besten über unsere Homepage. radio-mscherlippe.de. Und wenn David Guetta sich einen 80er-Song wünschen würde, wäre das übrigens Pat Benatar. I love Pat Benatar. And she does too. Ja, Sia auch. Er spricht dafür Sia mit. Ne? Dann tun wir David Guetta und Sia doch den Gefallen. Love is a battlefield. Jetzt für David Guetta, Sia und auch ein bisschen für euch. Mehr 80er dann am Samstag den ganzen Tag. Radio Emscher Lippe. We are young. Wir feiern mit euch die 80er am Samstag hier. Also schnell her mit euren 80er-Wünschen. Das geht über unsere Homepage. Radio-Emscherlippe.de. Und dazu mischen wir uns einen Batida de Coco mit Kirschsaft, was man halt so in den 80ern getrunken hat. Ich kenne selbst Männer, die das getrunken haben. Ich stelle mir immer passend dazu vor, wie wäre es gewesen, wenn John Wayne in so einem Cowboy-Film an die Theke gegangen wäre, der Wirt hätte gesagt, Whisky? Nein, einen Batida de Coco, bitte. Ja. Radio Emscher Lippe. Mit Kirschsaft und mach nicht so stark. And there's a line on the horizon. You're like a lion in the lion. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's sick. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's sick. The cash flow, we got another kind of gold. We keep it hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Hier, 79 Cent. Es sind aber 1,89. Ach so. Können Sie vielleicht einen 50er klein machen? Kennst du das? Zahlungen annehmen muss nicht kompliziert sein. Kartenzahlungen leicht gemacht mit SumUp. Jetzt bestellen auf sumup.de. Jetzt bei Fielmann. Modische Brillen in ihrer Sehstärke für 17,50 Euro. Mit Einsteigengläsern und 3 Jahren Garantie. Einfach online Termin vereinbaren. Alle Infos zu ihrer Niederlassung finden Sie auf fielmann.de. Brille Fielmann. Nach der Schule schon was vor? Mach eine Ausbildung mit Zukunft. Vielleicht sogar mit dualem Studium. Mit attraktiver Vergütung und besten Übernahmechancen. Für dich und deine Region. Bewirb dich jetzt für 2021 bei der Emscher Genossenschaft. Alle Infos gibt es auf ausbildung.eglv.de. Ich habe Globista entdeckt. Die neue Reisemarke der Funke Mediengruppe. Kommen Sie mit. Und sichern Sie sich jetzt Ihren Heimaturlaub. Die schönsten Wochen des Jahres verbringen wir diesmal in Deutschland. Entdecken Sie die besten Angebote in den beliebtesten Ferienregionen des Landes. Jetzt buchen auf globista.de/Heimaturlaub. Globista.de. Reisen für mich. Ich spare mit meiner Versicherung und nicht meine Versicherung an mir. Ich spreche nicht mit dem Callcenter, sondern mit echten Menschen wie dir. Im Schadensfall hier und überall, da sorge ich mich jetzt nicht mehr drum. Bestens versichert. Gutes Gefühl. Das ist GVV Direkt. Jetzt Autoversicherungsbeitrag berechnen. Ganz einfach auf gvv-direkt.de. Kommen Sie mit. Alle neuen Angebote jetzt auf globista.de.

Es ist 11:30. Radio Emscher Lippe. Die Nachrichten. Mit Annika Böhnig. Schönen guten Tag. Kanzlerin Angela Merkel hat bestürzt auf den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann reagiert. Sie habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt, erklärte Merkel. Heute Morgen war bekannt geworden, dass Oppermann im Alter von 66 Jahren völlig überraschend gestorben ist. Die Todesursache ist noch unklar. In der NTV-Sendung Frühstart zeigte sich Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer der Linken, bestürzt. Ich kenne Thomas Oppermann gut. Wir waren zusammen Fraktionsvorsitzender. Bei allen Unterschieden, er war ein verlässlicher, er war ein feiner Mensch. Und natürlich muss man zuerst mit den Gedanken bei seiner Familie, bei seinen vier Kindern sein. Furchtbar. Und das zeigt uns nochmal die Vergänglichkeit unseres Lebens und auch unseren Auftrag als Politiker. Oppermann hinterlässt eine Lebensgefährtin, drei Töchter und einen Sohn. In Frankreich sind innerhalb von 24 Stunden zum ersten Mal mehr als 50.000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Regierung bereitet das Land auf einen schwierigen November vor. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Vor einem Monat waren es noch 16.000 Neuinfektionen pro Tag, jetzt sind es 52.000. Zwar galt schon lange Maskenpflicht in Bus, Bahn, Läden, Schulen, teils auch im Freien, aber privat in Restaurants oder Partyhallen wurde weiter gefeiert. Viele Firmen ließen ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice. Nachdem Intensivbetten in den Krankenhäusern knapp wurden, ordnete die Regierung in von Corona stark betroffenen Regionen nächtliche Ausgangssperren an. Mittlerweile müssen rund 2/3 der Franzosen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr zu Hause bleiben. Viele Betriebe in unseren drei Städten brauchen dringend mehr Platz. Das haben die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer bei einer Umfrage festgestellt. Demnach reichen die vorhandenen Flächen für Betriebserweiterungen oft nicht aus. Etwa jedes dritte Unternehmen bei uns wollte in den vergangenen 5 Jahren seinen Standort innerhalb der Region verlegen oder erweitern, berichten die Kammern. 2/5 davon konnten ihre Pläne nicht umsetzen, weil es keine passenden Flächen gab. Vor allem für neue Industrieunternehmen gibt es zu wenige Grundstücke. Um Jobs zu sichern und neue zu unterstützen, zu holen, müssten kurzfristig neue Gewerbeflächen geschaffen und wichtige Zukunftsprojekte schnell umgesetzt werden, heißt es. Beispielsweise auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Prosper in Bottrop. Verkehrsservice. 2 Blitze haben wir aktuell gemeldet in Gelsenkirchen auf der Hochkampstraße und in Gladberg auf der Braukstraße. Da wird in Richtung B224 geblitzt. Michael und Helmut haben angerufen und uns Bescheid gesagt. Vielen Dank dafür. Staus haben wir aktuell keine. Wenn ihr Blitzer oder Staus seht, da meldet das gern per WhatsApp oder am Telefon 0209 360 und 4x8. Das Wetter. Heute bleibt es meist grau, aber trocken bei maximal 12 Grad. Vor allem am Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken. Die kommenden Tage werden wechselhaft mit Wolken, Sonne und Regen. Dazu steigen die Temperaturen bis Mitte der Woche auf 15 Grad. I don't wanna be broke when I DIE. Wanna be living it up in VIP. Tryna get in the club, they wanna CID. Want me to wear nice shoes and a TIE. I've been working and getting by, but that ain't enough to satisfy. Cause I got dreams for you and I, so I got money on my mind. So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Wanna flex hard like DOE, but right now my car need the MOT, and I can't give the baddie no TIP, but like him I got dreams and they BIG. Try to be a better guy, but that weren't enough to satisfy. I got dreams for you and I got money on my mind. So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Don't come free, you gotta work for it. Lamborghini Urus, bought it when I first saw it. She called me creepin', I had to buy her a purse for it. I think if I ain't have money, I'd be the worst for it. And if I ain't have money, I would've been lost. The loudest voice was the brokest, I was a shit. talker. The loudest ones was the brokers, and I was struggling. Girls call me friend, now they owe me that money coming in. Saint the wrong fiend, I put it in Louis luggages. Took a sister, lean, bought her a couple luggages. Wasn't always sweet, Capri Suns for 50 cent. Now I just hate to reminisce. If you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Doof dieses Jahr war. Es geht immer weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Du hast 50.000 Euro gewonnen. Ja, ich freue mich so sehr. Damit werden wir uns unser Haus so schön machen, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können. Mit uns geht's immer weiter. Radio Emscher Lippe. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Ab dem 2. November wird gespielt, gejubelt und geweint. Danke. Danke. Ich bin so happy, ehrlich. Alle Infos zum Spiel auf unserer Homepage radioemscherlippe.de. Go to sleep when I got you next to me. Die Pferde stehlen, die uns im Wege sind. Nachdem die Ärzte letztens die Tagesthemen eröffnet haben, warte ich auf die Toten Hosen, wie sie das Heute-Journal eröffnet. Das wäre zumindest mal konsequent, würde ich sagen. Der Montag mit Kevin Zimmer hier. Einsamkeit, was so hinter diesem kleinen Wort Einsamkeit steckt, können eigentlich nur die beschreiben, die es erleben, die sich so fühlen. Ein Zukunftsforscher hat uns ja schon gesagt, das wird gerade nach Corona die zweite Epidemie, die Epidemie der Einsamkeit. Wie auch ändern, wenn wir keine Kontakte also persönlich halten können? Vielleicht habt ihr eine Idee. Susanne ist an der 0800 50 80 550. Susanne, dir geht's gerade ziemlich schlecht, kann man sagen, ne? Ich muss sagen, ich kämpfe da im Moment unglaublich mit. Ich bin also wirklich nur noch gereizt. Versuche ich, meine Wut unter Kontrolle zu kriegen. Ich könnte in den Wald gehen und einmal richtig schreien, damit der ganze Druck mal rauskommt. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich noch hinflüchten soll. Ich habe überhaupt keine Sozialkontakte mehr. Meine Depression ist dermaßen schlimm geworden. Mhm. Ich verstehe die ganzen Maßnahmen. Ich halte mich auch dran. Aber dieses Eingesperrtsein und diese Armut an Sozialkontakten, die macht mich fertig, ganz ehrlich. Wann hast du überhaupt Kontakt, gerade mit Freunden, Familie, Menschen? Überhaupt nicht, weil meine Freunde und Familie auch sich weitgehend an diese ganzen Maßnahmen halten. Wir hatten einen Stammtisch, den mussten wir damals einziehen. Jetzt stehen wir schon wieder davor. Ich bin eigentlich den ganzen Tag alleine, mein Mann ist arbeiten. Ich habe wohl Hunde, bin auch wohl mit denen draußen. Aber ansonsten habe ich überhaupt keine Sozialkontakte. Und das ist für mich unfassbar belastend. Wenn ich nicht zu einer Therapeutin, Psychologin fahren würde, dann hätte ich schon lange das Handtuch geschmissen. Probiert man sich da selbst zu motivieren? Also, dass man sagt, komm, ich gehe nach draußen, gerade auch, weil du Hunde hast? Oder ist es dann auch manchmal so, dass es halt auch schwer fällt dann einfach? Es ist jeden Tag ein neuer Kampf. Es ist jeden Tag ein neuer Kampf, leben zu wollen. Entschuldigung, Sie sehen, jetzt geht schon wieder los. So schlimm geht's, so dreckig geht es mir im Moment. Trotz Medikamenten komme ich da einfach nicht raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte bis zum Ende. So einsam fühle ich mich im Moment. Und wenn ich dran denke, dass sie unseren Stammtisch jetzt auch noch wieder canceln müssen, den ich einmal im Monat habe, dann weiß ich irgendwo, ich sehe überhaupt kein Licht mehr. Ich kann das Wort Corona schon nicht mehr hören, weil ich langsam aber sicher am Rad drehe. Mir ist es ganz wichtig, dass wir wissen, dass du Hilfe hast, dass du psychologische Hilfe hast. Habe ich. Ich hoffe, dass man dir dort helfen kann, und ich hoffe auch, und das meine ich so aus vollem Herzen, dass das für dich besser wird und dass du einen Weg findest, erstens die nächste Zeit zu überstehen und auch, dass es besser wird. Für dich und für uns alle. Ja, das ist für mich wirklich schwer. Es war ganz toll und mutig, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Dankeschön. Radio Emscher Lippe.